Kundgabe 6373, empfangen durch Bertha Dudde am 8.10.1955. Paradies der neuen Erde. Die Erde wird ihr altes Aussehen verlieren. Völlig neue Schöpfungen werden erstehen. Überaus reizvolle Gegenden werden die Menschen beglücken, die diese neue Erde beleben werden. Ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Doch unter ganz anderen Voraussetzungen, weil es nicht mehr nötig ist, dass sich die Schöpfung langsam entwickelt, weil nur für das im Ausreifen begriffene Geistige wieder Außenformen hergestellt werden müssen, die dem Reifegrad entsprechen, weil aber alle Grade der Entwicklung schon vorhanden sind, also Schöpfungen jeglicher Art diesem Geistigen zur Außenhülle gegeben werden können. Also ist keine lange Schöpfungsperiode mehr nötig, sondern im Augenblick kann die neue Erde, also die Oberfläche der bisherigen Erde, umgestaltet werden. Die stets von Gott beachtete Gesetzmäßigkeit wird dennoch nicht umgestoßen, denn die Menschen der neuen Erde wissen es nicht, in welcher Zeit die Neuschöpfung vor sich gegangen ist, wenngleich auch das Wissen darum ihnen nicht mehr schaden könnte, da sie nach dem Vorangegangenen die Macht und Herrlichkeit Gottes erkannt haben und im Vollmaß gläubig sind, so dass also auch ungewöhnliches Wirken Gottes für sie keinen Glaubenszwang bedeutete. Es beginnt ein ganz neuer Abschnitt im Leben dieser Menschen, die am Ende entrückt werden, um als Stamm des neuen Geschlechtes wieder der neuen Erde zugeführt zu werden. Sie fühlen sich wohl wieder auf der Erde. Ihre Seelen aber sind schon in einem Maß vergeistigt, dass auch die Schranken fallen, in denen sich sonst die Menschen auf der Erde bewegen. Das geistige Reich ist ihnen erschlossen insofern, als dass sie mit den Wesen des Lichtreiches Verbindung haben, dass sie ungehindert mit ihnen verkehren können, dass sie unter Erdenschwere nicht mehr zu leiden haben und ihr Leben nur noch dem nachfolgenden Geschlecht dienet, das zwar auch in einer gewissen Reife steht, aber dennoch schon mehr mit der Erde verbunden ist, seines geistigen Aufstieges wegen. Es wird ein Zustand des Friedens und der Seligkeit auf Erden sein, weil lange Zeit das Böse zum Schweigen gebracht ist, weil der Urheber des Bösen gefesselt ist und keinen Einfluss mehr ausüben kann auf die Menschen. Und darum eine gute Ernte für das Lichtreich lange Zeit hindurch verzeichnet werden kann, wo die restlose Erlösung aus der Form gesichert ist und also auch der Gegner Gottes ungemein an Macht verliert, weil sein Anhang stets kleiner wird, bis er sich einmal wieder aus der Fessel befreien wird, weil ihm die Menschen selbst dabei helfen, weil deren Wille sich wieder mehr der Materie zuwenden wird, was für den Gegner Gottes Befreiung bedeutet. Doch es wird lange Zeit währen, bis dies geschieht, denn die Lichtwelt vermag unendlich viel. Die direkte Verbindung mit den Menschen auf der Erde ist von bestem Einfluss auf diese, und es ist der Wille der Menschen stets nach oben gerichtet, denn die Kraft der Liebe wirket in ihnen gar mächtig. Die Liebe zu Gott erfüllt ihr Wesen, und sie wollen denken und handeln immer nur in seinem Willen. Sie sind durch die Liebe innig mit ihm verbunden und führen sich selbst, sowie auch das in der Schöpfung Gebundene, sie Umgebende, zur Erlösung. Die neue Erde wird sein, ein Paradies, wie ihr Menschen es euch nicht vorzustellen vermögt. Doch selig, wer sie erleben darf. Selig, wer ausharret bis zum Ende. Denn er wird teilhaftig werden eines Lebens auf Erden in Seligkeit. Amen.